Merch, yo. Dam, dam, dam, dam, ich ficke wie eine Pumpgun. Bam, bam, ich spreche Frauen mit dem Schwanz an. Madame, dam, nimm ihn für den Anfang nur in den Mund. Ganz langsam. Dann ganz ohne Anstand, ich fange mit der Hand an, geh es sanft an. Rede nur von ihr, doch denk an all die anderen Frauen und transformier meinen Schwanz zum Tier. Fick sie ein Jahr und zwei träumt sie von mir. Ich hatte Bitches im Park und deine Freundin zu Bier. Auch schon zu vier, doch es war mir zu wenig, den Frauen zu viel. Und ich nahm mir gleich 10 mit Bitches wie Kid in Mailand und Rom. Im Freibad bei mir zu fackeln im Sturm. Romantisch wie Hunde und läufig dazu. Am Ende egal, die Bitch bleibst nur du. Hol deinen Freund und ich ficke ihn anders. Nenn ihn wie dich, eine Bitch oder Punker. Box ihn wie Urge und play wie S. M zu dem Ex, deine Frau meine Ex. Ich weiß, du willst mit mir Sex. Chillst mit deinem Freund und denkst an meine Tracks. Guck, ich bin ein richtiger Mann. Geh und gib mit mir an, ich komm und ficke dich dann. Ruf und ich poste dein Verse. Komm und koste mein Urge, ich bocke dich first. Ich steh stark besoffen im Club. Hab 5 Cocktails und 8 Jim Beam in meinem mittlerweile weichen Kopf. Ich geb'm Scheiß und trink weiter und geb mir böse und seh die Blicke von den anderen. Ich heb mein Mittelfinger und seh die Tussis tanzen. Hey Baby Girl, lass mich was in deine Pussy pflanzen. Bitch ass, du bist heiß, guck, ich bin ein Star. Optik Records, Big Urge, der von Kusavage. Eine Player, also ich fuck a lot. Ich geb mir noch 2 Bällen, teilt die Bitch hat den Wodka satt. Pack mich am Arsch und haucht mir ins Ohr. Und ich schmeiß die Maschine an und ratter mein Rohr. Und hey, was? Nicht, dass du dich gleich wunderst. Dieser Typ Urge gibt dir den Fick des Jahrhunderts. Ich bin ein Ochse, was Fotzen angeht. Trotzdem punch ich die Hose wie beim Boxen und geh. Hol deinen Freund und ich boxe ihn anders. Komm mit zu mir und ich boxe dich anders. Ich bin ein harter Splitter und ein behaarter Ficker. Smacks es und ich geh im Saft, der in dein Krater sickert. Ich weiß, du willst mit mir Sex. Chillst mit deinem Freund und denkst an meine Tracks. Guck, ich bin ein richtiger Mann. Geh und gib mit mir an, ich komm und ficke dich dann. Ruf und ich poste dein Verse. Komm und koste mein Urge, ich bocke dich first. Wenn du meinst, du bist hässlich und dein Freund liebt dich nicht mehr, komm zu mir, komm her. Ich geb sie liebend gern, egal was für eine Grotte du bist. Ich bocke dich, Bitch, hüpf auf dich rauf, steck ihn rein, egal wie trocken du bist. Du bist ein sexy Hexi, ich wohne nur mein Kumpel Lexi. Dein Arsch ist größer als der von meinem Lexi, Baby. Du trinkst Sperma wie Wasser, ich lösch dein Durst. Zeit, keine Furcht, es ist nur eine Wurst. Dein Freund ist Dick Rider, du ne Dick Riderin. Und ich komm gleich auf den Punkt, wie wenn ich am Schreiben bin. Du willst reden? Ich weiß nicht, was die Scheiße hier soll. Guck auf meinen Aal, er ist grad breit und voll. Du bist nicht hübsch, du siehst im Grunde aus wie ein Hund. Und ich mach trotzdem keine Welle, fick dich gleich in den Mund. Ich bin ein Pimp, denn ich hab die Bitches. Nimm sie mit, kack auf Bitches. Ich fick alle Bitches, schön und auch ugly Bitches. Ich weiß, du willst mit mir Sex. Chillst mit deinem Freund und denkst an meine Tracks. Guck, ich bin ein richtiger Mann. Geh und gib mit mir an, ich komm und ficke dich dann. Ruf und ich poste dein Verse. Komm und koste mein Urge, ich bocke dich first. Ich werde feucht, wenn ich euch höre. Freu mich, wenn ich euch höre. Spiel an meiner Klit und träume von euch.